Der Marktplatz liegt verlassen, auf den Straßen kein Verkehr. Wo man baute, ist es ruhig und geerntet wird nicht mehr. Keine Hausfrau ist beschäftigt, im Gerichtssaal geht nichts vor. Alle Arbeit bleibt nun liegen, denn der König kommt durchs Tor. Freude strahlt aus den Gesichtern, die Erlösten ehren ihn. Die Gefangenen frei von Fesseln sieht man dankbar auf den Knien. Kleine Kinder und die Alten stehen glücklich Hand in Hand. Eins verkrüppelt, jetzt genesen, weiß wie Schnee ist ihr Gewand. Ich höre großen Jubel, da erscheint der Siegeszug. Es erschallen die Trompeten, fort sind Sünde und Betrug. Einem jeden wird gegeben, nun ein König.